some words to jump beneath. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor mate. You know I'd like to go to San Francisco when summer ends and everything turns yellow. There she goes. There she goes. There goes my baby, there she goes. Forty-five minutes. Gute Musik auf Radio Blau. Seit dem Jahr 2000. Mit Klaus Hückstedt und Kai Engelhardt. Herzlich willkommen zu 45 Minutes. Ich muss erstmal den Klaus mal hier noch einstellen. Ja. Warte. Ist der Klaus rein? Nee, der klingt nicht so reingestellt. Nee, Klaus klingt überhaupt nicht. Ja, das ist, das kennst du doch. Warte, das machen wir jetzt mal einfach. Woher soll ich das kennen? Warte. Ja. Ah, so, wie war das hier? War das? Guck mal, mach mal Mikro 3. Guck mal hier. Und jetzt? Ne, du hörst ja eben. Ach so, schlecht. Ja, das stimmt, ich höre schlecht. Oh, jetzt ist es aber besser. Schau, so schnell. Hauptsache, ihr hört mich da draußen. Das ist erstmal ganz wichtig. Nee, du wurdest auch nicht gehört. Also, ich habe dafür gesorgt. Ich habe noch nicht selber mich. Nee, ich musste hier ein bisschen schauen. Ihr wisst schon. Die Mikros. Aber jetzt hören wir uns. Wir hören uns. Wir sehen uns. Wir riechen uns. Möglicherweise. Also, ich rieche noch nicht. Gott sei Dank. Noch nicht. Aber du weißt, dass ich das schnell ändern kann, ne? Das. Oh Gott. Nein. Na wie? Man muss das jetzt so einen leicht negativen Touch haben. Kann das sein, dass einfach ein Wohlgeruch... Du sorgst hier für... Kannst du Wohlgerüche spontan aus... Kannst du aussondern. Sowas? Ja, kann okay. ich. Wenn du mich so fragst, kann ich. Ich kann dir auch sagen, was wir als Eingang gehört haben. Du kannst Wohlklänge kannst du erzaubern. Wohlklänge. Das kenne ich von dir durchaus. Traust ja, du zu. Was war das? Ich muss zugeben, dass es mit den Wohlklängen öfter funktioniert als mit dem Wohlgeruch. The Research aus Bradford in der Nähe von Leeds ist auch so eine Entdeckung, die ich gemacht habe, als ich in Leeds war. Tolle Band, absolut underrated und unbekannt. Also die hätten es eigentlich verdient, irgendwie so bekannt zu werden wie Kaiser Chiefs oder sowas. Die waren damals ziemlich angesagt. Aber die Kaiser Chiefs... Aus denen ist ja noch Gott was geworden, selig, immerhin. Ja, ja pff, ich war nie so der riesen Kaiser Chiefs-Fan. Ich weiß noch, die ganzen Jungs auf der Schule, wo ich gearbeitet habe, die waren riesen Kaiser Chiefs-Fans. Unter anderem deswegen, weil einer von den Kaiser Chiefs auf diese Schule ging mal. Aber The Research waren viel cooler. Viel coolere Jungs hier. Auch sieht man schon auf dem Cover, wer so ein Motocross fährt. Ja, okay, ja. Ist meistens, ja, ja also vor, cool allen mit, vor allen Dingen, wer dann sozusagen die Sturzfotos aufs Cover macht. Das zeugt auch von sowohl Selbstironie als auch gesundem Selbstbewusstsein. Und das haben sie wirklich reichlich auch, ja, wirklich, was wir gerade gehört haben, ist exemplarisch. Also sehr frische, catchy Platte, wie man das so mag aus UK, digitalen klingen genauso wie sie klingen müssen. Bisschen punkig das Ganze angehauen. Pow. Ja, die Tüte macht hier mit beim Punk. Jetzt habe ja, ich glaube, es glaube ich so ähnlich wie bei du, ja. Oh, jetzt knistert es ein bisschen, ein Karton. Treasure Every Measure hieß der Song von The Research und die Platte, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, nur heißt The Old Terminal. Das ist die zweite und letzte Platte von The Research. Die haben nämlich nur zwei Platten rausgebracht. Macht es dann umso kostbarer, wenn es nicht so viel davon gibt. Ja, und die klingt auch wirklich ein ganzes Stück anders als die erste. Also die erste ist noch ein ganzes Stück Synthi-lastiger, also auch schon sehr catchy. Aber The Old Terminal ist ihre beste Platte, sage ich mal, von den zweien. Ne? Ja, na, mal sehen, ob wir davon noch mal was zu hören kriegen. Ja, wir haben ja schon jede Menge. Ist ja also vor 10 Jahren oder so haben wir da ganz schön viel schon von gehört. Da war ich ja noch nicht so up to date. Ja? Da war ich nicht regelmäßig dabei bei 45 Minutes. Also weder am Radio noch im Studio. Würde mir jetzt natürlich nicht wieder passieren. Ne? Ich weiß ja, jetzt wäre es natürlich eine der amtlichen Sendungen, wo ich mich dann gut auf dem aktuellen Stand bringen könnte in der Beziehung. Gut, ich versuche genau selbiges jetzt auch dich und euch da draußen ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen mit tatsächlich ziemlich neuen Kram. Eine Band, die ich in der letzten Sendung schon dabei hatte, kommt sie eigentlich auch ewig lange hervor, die letzten 2 Wochen. Mhm. Ich habe irgendwie, hat sich länger ziemlich angefühlt. Ziemlich viel bei dir, ja. Mhm. Schön einfach wieder hier zu sein. Es gibt was auch von einer Band aus Großbritannien, eine Band, die auch extrem britisch klingt. Junge Männer, sehr talentiert, gibt Ähnlichkeiten zu Art Brut und Parquet Courts, hatte ich beim letzten Mal festgestellt. Die Rede ist von Hotel Lux, die eine sehr schöne EP dieses Jahr rausgebracht haben. Barstool Preaching heißt sie. Und, ah, das war das hier mit dem Ballad Beschwingen. Ballad of You and I. Beschwingtes. Und heute hören wir eine Saufi. Nummer, die noch ein bisschen straighter Indie-Rock ist, wo man dann wirklich auch ein bisschen an Indie-Rock eben der klassischen Kaiser Chiefs-Ära denken kann in den frühen 2000ern. Und ja, Tabloid Newspaper heißt der Track. Hotel Lux. Flashbacks, man. I'm a twister of the truth. I'm a twister. to make it a better song. I like the idea of bending a tail just to make it a better one. We never really sat at the bar, quoting Danny Dyer, drinking Stella Artois. Who do you think I am? Do you think I'm an honest man? I'm like a tabloid newspaper. That the very best lyrics would come straight from the heart. I was always told that every lyric I wrote, it would tear me apart. I would have a notebook full of my deepest thoughts and I would sing them to a tune. But my iPhone's full of clever little lines. I sing them out of tune. I sing them out of tune. I'm like a tabloid newspaper. Schönes schepperndes Ende, wie sich das gehört. Ja, das war ja ein schön schepperndes Track mit einer gewissen wunderbaren schnoddrigen Nonchalance vorgetragen. Das ist aber sehr schön, vielversprechende junge Männer. Ja. Mensch, die haben das ja auch schön gemacht. Ne? Ja, ist richtig, ja. Wenn man es schön macht, dann darf man auch schön drüber reden. Auf jeden Fall. Und Barstool Preaching ist einfach auch ein toller Titel für eine EP. Das ist natürlich auch das Gute an so einer EP, wenn man irgendwie 5 gute Songs hat, dann kann man damit eine absolut allererstklassige EP machen. Für eine LP braucht man dann natürlich schon ein bisschen mehr. Insofern erstmal mit einer EP anfangen, wenn man... Sagt ne? das mal Adam Green, ja? Das ist ein guter... Du weißt, für Leute, die regelmäßig Sendung hören, die nervt jetzt auch schon wie Klaus oder freuen sich über diese... unerwartete Anspielung. Witzigerweise, also du hast ja, ohne dass du das jetzt vielleicht wolltest oder vielleicht auch absolut wissentlich, eine gute Überleitung geschaffen für das nächste Lied. Das stammt nämlich auch von einer EP, nämlich von San Cisco. Oh, die hatten wir nicht auch letzte Sendung? Ja, klar. Na, die haben jetzt jede Menge coole Songs rausgebracht. Immer so komisch in so singulärem oder EP-esken Format. Mhm. Also ich würde, ich mag EPs sehr, sehr gerne. Ich finde es ein tolles Format. Ja. Mhm. Ich bin, also ich würde es cool finden, wenn mehr Bands so EPs rausbringen. Also die 80er, als LPs. Späten 80er wären jetzt eher so deine Zeit. Ich finde einfach so dieses Format, also so 4 bis 6 Songs, finde ich, ist ein, so ein. Also da hat man schon genügend Abwechslung drin. Und in den meisten LPs. Also ich finde schon, richtig, richtig gute Platten haben meistens auch nicht mehr als 4, 5, 6 richtig gute Titel. Naja. Und, klar, also bei EPs ist das dann ähnlich, da sind dann auch nur 2, 3 richtig cool, aber irgendwie ist es so knackiger. Ich weiß, was du meinst, aber wir sind ja, euch wird es nicht entgangen sein, wir sind ja unterschiedliche Hörtypen. Ganz unterschiedlich. Und was für dich sozusagen die erweiterte Single sein mag, ist für mich sozusagen das zu kurz geratene Album. Ja, verstehe Und der Konnoisseur im Sessel dann, was, schon zu Ende? Richtig. Ich bin noch gar nicht in die richtigen Genuss gekommen. Ich konnte mich noch gar nicht fallen lassen in den Long Player. Ja, das ist richtig, verstehe. Ja. Und die große Gefahr bei der EP ist natürlich, wenn... Es ist ja nicht Gott gegeben, dass sozusagen da 3 bis 4 gute Songs drauf sind, sondern das ist ja... Es darf natürlich keine zusammengemauschelte Single Case. Sein. Ja, wenn es sozusagen halt eher so ist, dass da noch eine Single mit 2 Radio-Edits und ein Maxi... Nein, das aber war dann wirklich, glaube ich, eher in den 80ern. Das gab's. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein richtig toller Song und 3 eher so Mauer. Aber bei den Leuten, die wir gerne hören, kommt das ja eigentlich selten vor. Ebenso wie bei... Ja, komm, jetzt deine schöne Überleitung. Hast du gleich wieder dir an den Nagel gerissen. Deine Überleitung. Das ist doch schön, wenn es so hin und her, so hin und her geht. Ganz On the toll. Line, also San Cisco wieder mit allem, was hier eigentlich ausmacht. Catchy bis an die Grenze des guten Geschmacks. Cheesy auch so ein bisschen. Ja, auch wieder. Aber alles wie gehabt, also so schön verspielt, dass man ihn eigentlich... jegliche Ambitionen in den Mainstream rüber zu cruisen, nicht übel nimmt. Im Gegenteil, ist einfach wirklich cool gemacht und meinetwegen könnt ihr auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen. San Cisco mit On the Line. Na denn. San Cisco. Mann, ich wollte es ein bisschen brechen, diesen weil ich habe auch so ein paar Indie-Pop-Rock-catchy Songs dabei und fand die Gitarrenlinie halt ganz gut hinter deine Hotel Lux, oder wie heißt das, Lux Hotel, oder? Hotel Lux, Aber ich wollte es nicht zu ähnlich haben, deswegen gab es jetzt mal die... Ja. Ja. Ja. Also mir wäre es vielleicht eine Spur zu sweet, aber das Ding ist so, es bleibt auf jeden Fall hängen. Ich habe immer noch dieses... San Cisco bleibt immer hängen. Egal, ob man es mag oder nicht. Das ist halt auch so richtig der gute alte klassische Disco-Shit, den sie da so bringen. So, man... Ich finde es ziemlich cool, was die machen, weil im Endeffekt ist es, hat das zwar alles so diese Dancefloor. Nee, an dem Disco-Ding habe ich, glaube ich, es ist mir einfach so, die Gesamtproduktion ist halt so super slick. Und ja, das ist ja so. Das gibt's immer bei, bei San Francisco so. Das ist ja irgendwie, glaube ich, mindestens zu 70% ernst gemeint und höchstens zu 30% ironisch gemeint. Also das mögen sie, glaube ich, einfach. Aber ich glaube, das macht auch diesen hohen Wiedererkennungswert aus. Also San Cisco finde ich immer leicht zu erkennen. Wohingegen Hotel Lux, also die finde ich cool, aber da gibt es halt einige, die sowas machen. Bei San Cisco, weißt du, immer Frauen, Männer gesang, dann diese fette Produktion. Und andere Bands, wie gesagt, so Parky Courts oder Hotel Lux. Ja. Die sind cool, aber haben nicht so einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, aber es ist halt auch die Frage. Gibt's hunderte von. Die Frage ist halt, ob der hohe Wiedererkennungswert das. San Cisco das, ganz einmalig. Das einzige Qualitätsmerkmal sein sollte, weil. Hier Lemon Tree von Fool's Garden auch extrem hoch und wiedererkennungswert. Aber ist jetzt nicht unbedingt gut, ne? Oder 74, 75. Von diese Köder, die du da auslegst, jetzt darf nicht reinfallen. Ich werde das einfach ignorieren. Halt like the move it. Nehme jetzt, diesen schönen, leichten Vibe durchaus nochmal auf. Wird jetzt auch anders klingen trotzdem. Eine Band aus Großbritannien, mal wieder auch wieder eine, die irgendwie sehr, sehr britisch rüberkommt. The Rhythm Method nennen sie sich. Und die erinnern mich beim Hören immer wieder so an so eine, ich denke, ja, das ist so, die tragen irgendwie die Fackel von der Pet Shop Boys aus den 80ern in unser Jahrtausend so ein bisschen. Das ist so vielleicht noch mit ein bisschen mehr Selbstironie, nicht ganz so viel 80er Jahre Schwermut, wie es im Sound der Pet Shop Boys ja schon durchaus auch drin war, was sie natürlich auch ihren Sound sehr reizvoll gemacht hat. Aber es ist trotzdem irgendwie eine Fortsetzung, finde ich, der Pet Shop Boys und sicherlich auch, wie bei vielen Tracks, die ich in letzter Zeit gespielt habe, kann man auch hier eine ordentliche Prise New Order raushören. Ah, wieder bei New Order. Und in dem Fall ist es ein Fußballsong. Eigentlich ein Wunder, dass es kein Hit geworden ist. Den haben wir 2018 aufgenommen. Der Refrain geht immer so Chin Up England, also ne, Kopf hoch England, das wird schon wieder. Das Ganze fängt mit einem Original Interview-Zitat an, ich weiß nicht von wem, ich habe es aber irgendwie versucht rauszukriegen, wo jemand nach einem Spiel sagt, das ist das schlechteste Spiel, was eine englische Mannschaft jemals gespielt hat. Sehr schöne Einleitung erstmal zu dem Thema. Und Fußballsongs sind ja eben was ich gerne mag, insbesondere eine britische. Ich finde, bei britischen Fußballsongs spürt man einfach auch, was das für englische Leute nochmal bedeutet, Fußball, was das für einen Status da hat. So. Und das kommt bei dem Song auch sehr schön rüber. Wer es rauskriegt, kann gerne anrufen oder uns über einen Blog eine Nachricht schicken. Also 45 Minutes. Ich würde auf den blog.com. englischen Nationaltrainer tippen, aber wäre naheliegend. Aber lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall werden noch viele englische Spielernamen gedroppt. Experten in dem Song. Könnten Experten sein. Und auch, ne? Ja. Gibt es auch im englischen Fernsehen sogenannte Experten. Es kann auch die ein Experte manchmal, sein. Die sind manchmal auch eiskalt. Aber ich tippe auf den Trainer. Okay. Okay, also Chin Up von The Rhythm Method aus dem Jahr 2018. War es da so schlimm bestellt um den englischen Fußball? Ist immer schlimm bestellt um den englischen Fußball. Nein, englischen Fußball. Ah, nö, aber 2018 war es da ganz gut. Der englische Fußball, dem werden eigentlich regelmäßig rosige Zeiten vorausgesagt, aber er muss das Versprechen erstmal einlösen. 2018 war doch hier... da hatten die doch schon so eine goldene Generation. Die hatten doch hier den super Trainer mit dem geilen Sakko. Seagate, nee, wie heißt der? Irgendwas so. Keine Ahnung, aber die sind, glaube ich, bis ins Viertelfinale gekommen. Naja, aber die großen Versprechungen müssen sie irgendwann auch nochmal einlösen. Und also ich würde mich tierisch freuen, wenn sie es mal schaffen. Also mein Herz schlägt auch ganz doll für den englischen Fußball. Darum Chin Up England, The Rhythm Method. worst performance I've ever seen from an England team. Ever. From start to finish. We were outfought. We were outthought. We were outbattled. And we were totally hopeless for 90 minutes. Bliss. Southgate owes us for the penny went and missed. There's drama in the kitchen sink. Celebrations from next door. Did Frankie Lampard cross the line? The television's on the blink. Mexican wave goodbye to those bitter memories. Wash your mouth out. Pray Harry Kane is fit. River Plates and Twisted Fates, we played the lottery. Remember those still left at home, Scotland, Wales and me. It could be so wonderful. Close your eyes and count to ten. We could fall in love again. Chin up, England, it might not happen. There's still all to play. Across the European market square, Jamie Vardy's having a party. Bring your vodka, Barmy Armsky. Used up all our substitutes, and never mind, we've got Ponzani's. I've been hanging around, no, there ain't no doubt. Got a feeling England's got this. Every city and town gotta make a sound. Got a feeling England's got this. Das macht mich fast ein bisschen wehmütig. Es wäre ja diese, jetzt um diese Zeit wäre es doch wieder losgegangen, oder? Ungefähr, Europameisterschaft. Ja. Für mich ist das schon doch immer wieder ein Highlight und gerade die tatsächlich die englischen Fußballsongs bringen mich immer besonders dann auch in so eine Stimmung. Ein bisschen erinnert es vom Sound ja auch in World in Motion von New Order. Das war der Track für die 1990er Weltmeisterschaft in Italien, glaube ich. Nichts Falsches sagen. World in Motion. Ich weiß es nicht, aber... Ja, World in Motion. Mensch, Lightning Seeds. Ja, das war natürlich dann auch eine richtig große Hymne. Three Lines on the Shirt war 98? Ja. Ich glaube, das... Nicht schlecht. Also 98 war so. Aber ich finde auch, Ding. Dass sozusagen da die gewisse Parallelen da sind, also so rein vom Sound her, ne? Die haben ja auch die Pet Shop Boys inhaliert und ihr eigenes Ding draus gemacht, noch... sozusagen in dieser eigentlich so Rave-Zeit ja. haben sie eigentlich lupenreinen Pop gemacht. Also die Football's Coming Home ist schon eine absolute Oberhymne. Ne? Aber ich finde, was sie beide gemeinsam haben, jetzt auch der Song, ich finde, der reiht sich da nahtlos ein. Es ist so eine das hat so Hymnencharakter. Man kriegt gute Laune, es hat dieses schöne Hauspiano drin, was es so vorwärts treibt. Dann es ist es eben doch irgendwie vom Sound so sehr, sehr britisch ist, erzählt vom Freud und Leid des Fußballs, wie das in so einem Fußballsong sein muss. Also starker und? Song. Aber er hat irgendwie, wenn man sich die Klickzahlen also im Netz anguckt, scheint jetzt nicht der. Aber gut, 2018, keine Ahnung, da gab es vielleicht andere Lieder. Und man kann es auch nach dem achten Pint halt noch gut mitsingen. All to play for. Das kann man übersetzen mit, es ist noch alles drin, all to play for. Ich würde mal sagen, ja. Es ist noch alles drin für England. Ja, schon mal ein gutes Motto. So lange, bis man eben rausgeflogen ist. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, für RB Leipzig ist auch noch alles drin. Jetzt lädst du dich weit aus dem Fenster. Ja. In unserem werbefreien freien Radio. Rasenballsport. Ich meinte natürlich kannst den einzigen nicht, wahren Rasenballsport. Kannst du dir nicht verkneifen. Quan Bing. Die kommen aus Texas und bringen ein neues Band. Album raus. Und für alle, die Quan Bing mögen und kennen, es wird sich einiges ändern. Was? Nämlich, wir wollen nicht, dass sich was ändert. Es gibt am Quan Bing Feeling ändert sich zum Glück überhaupt nichts, aber es gibt überwiegend Gesang auf der Platte oder zumindest so Sprechgesang. Ach, ich glaube, das hast du neulich schon festgestellt. Und, okay, damit kann ich leben, glaube ich. Ja, es ist ja schon mal ein fundamentaler, also könnte was fundamental ändern, aber das Coole ist, Quan Bing wäre nicht Quan Bing, weil die sind natürlich sau cool. Wenn man hat irgendwie das Gefühl, es ändert sich eigentlich nicht besonders viel. Also zumindest vom Feeling her, wie gesagt, sie begeben sich in viele neue musikalische Gefilde. Also da ist auf jeden Fall wesentlich mehr Westafrika am Start und es wird auch zum Teil Spanisch gesungen, also Südamerika auch, also so alles, was man sozusagen was man ehemals World Music nannte. Inzwischen ist ja alles irgendwie World Music. Ne? No Exotic, no Touristic. Kommt überall her. Ja. Oder um mit den Worten von Gerhard Polt zu sprechen, dieses Jahr haben wir eine Weltreise gemacht, das war sau doof, da fahren wir nicht mehr hin. Also die sagen es aber, die nehmen es genau umgekehrt. Also alles schön, alles was zu Quan Bing passt, wird einfach und mühelos ins Repertoire aufgenommen. Hier wieder, ich glaube hier sind auch so diese noch ein paar Spuren von Dub mit dabei, die haben ja eine Dub-Platte rausgebracht. Nach den ersten beiden regulären Platten haben sie einfach mal die besten Songs, so die Songs, die sich am leichtesten verdubben ließen, haben sie dann einfach als Dub-Platte rausgebracht. Auch ziemlich cool. Dann haben sie, es kommt auch relativ viel von diesem von der Zusammenarbeit mit Leon Bridges mit rein. Also Funk und Soul auf jeden Fall. Ich meine, gut, Funk haben sie vorher schon jede Menge drin gehabt. Ja, ne, also sie haben auf jeden Fall diese, das finde ich so cool an Quan Bing, also dieses sehr amerikanische, diese sehr amerikanische Blues-Tradition, auch so dieses Gefrickel da mit, oder dieses Gejamme eigentlich in der Gitarre und dann aber diese Kombination mit allerlei anderen Einflüssen, also finde ich ziemlich cool. Und wie gesagt, der Gesang ist auch nicht schlimm. Insofern freuen wir uns über die nächste Nummer. Pelota heißt sie. Die Platte heißt übrigens Mordecai. Erscheint jetzt Ende Juni. Und ich glaube, das ist jetzt die dritte Vorab-Single. Genau. Eine davon haben wir schon gehört. Die dritte reguläre LP, genau. Und wir haben schon eine Single gehört. So We Won't Forget haben wir schon gehört. Und jetzt wollen wir heute Pelota von Quan Bing. Yeah. Wollte gerade sagen, abruptes Ende. Stark. Mhm. Also von der ersten Sekunde an, super groovy. Stell mir das echt so vor, die stehen live auf der Bühne, spielen den Track und sofort geht der ganze Saal ab. Alles groovt vor sich hin. Wahnsinn, dieser, wie elastisch dieser Bass die ganze Zeit vor sich hin groovt und hüpft. Und dann eben wirklich mit diesem, ja deutlich, das man ja vorher nicht so hatte, mit diesem wirklich krass südamerikanischen Flavor noch aus dem, aber echt gut tut. Das ist aber vor allem bei diesem Song so. Ja, toll. Wirklich ja. Toll, habe ich große Lust auf den Rest der Platte, auch definitiv was für den Tanzflur, macht echt Spaß. Also ja, damit hast du mir auch jetzt Lust gemacht, jetzt selber auch nochmal so eine Tanzflurnummer rauszuholen. eine, die mich gelegentlich hier und da tatsächlich ein bisschen auch die Disco-Tracks von Daft Punk erinnert hat. Beteiligt sind hier aber zum einen Mouse on Mars. Das ist natürlich eine Mouse on Mars-Platte. Aber es ist eine Zusammenarbeit mit... Aber du weißt schon noch, dass wir mal beim Mouse on Mars-Konzert waren. Und uns das nicht so begeistert hat. Mouse on Mars ist, glaube ich, kann sehr verschieden sein. Ambivalent. Also nein, ich glaube, die haben einfach eine ganz große, breite Soundpalette. Das war auf den Jazz-Tagen. Ja, das hat mich auch nicht gekriegt. Aber hier... Es ist ein Track, in dem Mouse on Mars war. Ich guck mal, wie die Platte heißt. Die heißt. Ach, gut, jetzt ist hier wieder mit dem Netz nicht so viel. 21 Again Collaborations oder so ähnlich. Ach, echt? Aber die haben wir doch auch gespielt. Interessant. Ja, okay. Ach, cool. Und zwar gibt es einen Track zusammen mit Cavern of Antimatter. Das ist das Projekt oder die Band von Tim Gain, der seinerseits wieder Gründungsmitglied und einer der beiden Köpfe von Stereo Lab ist und lange auch mit Letizia Sedia von der Sängerin von Stereo Lab eben auch lange liiert war. Und genau, und der hat im Prinzip dann neben Stereo Lab dann sein eigenes Projekt aufgemacht, Cavern of Antimatter. Vom Sound durchaus Ähnlichkeiten zu Stereo Lab, vielleicht noch ein bisschen krautiger, noch ein bisschen mehr auf den Groove orientiert und weniger psychedelic. Aber so, man merkt schon, dass das eine treibende Kraft bei Stereo Lab war, wenn man Cavern of Antimatter hört. Aber jetzt hier in der Kombination zusammen mit Mouse on Mars kommt da was richtig Tolles bei raus. Ein richtiger, ist natürlich ein Instrumentalstück, aber sehr, sehr groovy und macht einfach gute Laune. Hier kommt Mouse on Mars und Cavern of Antimatter mit dem Titel Fertilized. Muss ich nochmal üben auszusprechen. Irgendwas mit Fertilized, glaube ich. Ist okay. Oh. We'll be right back. Coole Sache. Na, zu viel versprochen? Das hat auch so schön super Song. Vor sich hingegroovt. Richtig cool. Mars on Mars und Kevin of Antimatter mit Fertilized. Sehr schön. Und was auch schön ist, ist, dass wir Grüße aus Klein Genre erhalten haben und eine Auflösung zu deinem Fußballlied. The Rhythm Method hatten wir vorhin mit Chin Up England, mit diesem tollen Fußballsong. Und am Anfang war ja so ein Zitat, wo sich jemand über die vermeintlich schlechteste Leistung eines englischen Teams überhaupt mokiert hat. Und wir haben uns gefragt, wer das wohl war. Ich hätte auf den englischen Nationaltrainer getippt, aber es ist wohl jemand anders gewesen. Alan Shearer. Mhm. Verdienter englischer Nationalspieler. Also danke inzwischen, für die Nachricht. Inzwischen, glaube ich, ist der aber schon an die 50 oder so. Macht ja nichts, ne? Nee, klar. Aber das wird dann also so wie im deutschen Fernsehen dann vielleicht analog Lothar Matthäus oder sowas in der Richtung. Ne? So Der Lothar. Vom Standing oder so. Oder von der Rolle, die er da eingenommen hat im Fernsehen. Sowas hätte Lothar bei uns gesagt. So einen schlechten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft hätte er nicht gesehen. Ich kann jetzt leider nicht das schöne Lothar... Ja, aber so vernichtend können natürlich auch nur Engländer, diese englischen Superlative. Er klang ernsthaft besorgt um den englischen Fußballer in dem Ding. Ja, das hat echt gesessen, das war... Besorgnis, die sich in Superlative ummünzt. Mm. Das Gegenteil davon machen Build to Spill. Die grooven einfach schön gemütlich und zwar mit einem schönen, natürlich schön, was auch sonst. Einem tollen Lied von Daniel Johnson, was von der wunderbaren Platte, die ist wirklich sehr empfehlenswert, kürzlich erst erschienen, Build to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston. Das muss ganz frisch gewesen sein, oder? Ich glaube, ich habe vorgestern noch geguckt und da war sie noch nicht da. Man muss den richtigen Moment abpassen, wenn man schaut und sieht und hört. Schaut, let it all right. Genau. Life in Wayne ist ein weiteres tolles Stück. Ich glaube, wir haben schon wir haben eins auf jeden Fall gehört und ich habe auch noch ein paar andere rausgesucht. Also es ist noch einiges zu entdecken auf diesem tollen Album. Hm. Build to Spill. Und macht dann auch wieder neugierig auf die Originale, ne? Richtig. Und das Coole bei dem ist, dadurch, dass Daniel Johnston ja auch schon, dass der auch schon vor einiger Zeit Sachen rausgebracht hat, erinnert es mich immer so ein bisschen an die frühen, noch schön rumpeligen Build to Spill, also so ein bisschen lo-fiigen Build to Spill. Mhm. Die haben ja ihren tollen Indie-Rock-Gitarrensound so weiterentwickelt, dass der dann irgendwann ja doch auch sehr cool produziert war. Eine Platte hat er auch Sam Coombs mitgemacht von Quasi und ehemals bei Elliott Smith. Also es wurde immer so, der hat ja auch, glaube ich, produziert. Die frühen waren so ein bisschen lo-fiiger. Diese Perfect From Now On beispielsweise. Und das finde ich ist ganz cool, so bei dieser Platte, dass man da so einen gewissen Querschnitt hat. Also man wird halt so an die rumpeligen 90er erinnert, aber man hat auch so Songs wie diesen, der ist nämlich ein bisschen glatter produziert. Genau, Life in Wayne, hören einfach mal rein. Das Coole ist natürlich bei guten Coversongs, dass man auch die covernde Band gut erkennen kann. Das ist bei Build to Spill auch ein leichtes und genau, wir freuen uns über diese schöne Platte Build to Spill mit Life in Wayne. Yeah. Bill to Spill, Life in Rain. Im Original von Daniel Johnston. Ja. Kennst du das Original? Oder hast du das Original Vergleich mal gehört? Ja, aber ich kann mich nicht mehr... Finde ich bei Coveralben immer ganz spannend. Ist super spannend, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, es war ein bisschen flotter. Aber ich, oh, das ist ja schon eine flotte Nummer. Kleines gewesen. Bisschen flotter, ja. Ja, ich glaube, die Nummer von Daniel Johnston ist getragener, aber es kann auch komplett umgekehrt sein. Es kann sein, dass es eine super punkige Nummer von Daniel Johnston ist und Build to Spill es extrem verlangsamt haben. Also ich will mich ja wirklich nicht festlegen. Ja, du musst dich nicht festlegen. Nee, ich weiß, ich muss gar nichts. Ja, du musst gar nichts. So sieht es nämlich aus. Ich wusste, dass du drauf einspringst. Ja klar, immer gerne. Achso, ja. Apropos, kurze Frage, warst du eigentlich bei den Düsseldorf Booster Boys? Nee, leider nicht. Die Frage habe ich dir tatsächlich noch nicht beantwortet. Du hast mir das ja geschrieben, ob ich da war. Nee, es war dann tatsächlich irgendwie mein Zeitplan so knackig, dass es tatsächlich untergegangen ist. Ich habe dann erst später, dann ist es mir nochmal schmerzhaft bewusst geworden, als ich dann irgendjemand das in sozialen Netzwerken ein Bild vom Konzert postete. Aber ich glaube, das war dann vom Tag davor sogar gewesen, wo eh schon ausverkauft war. Nee, werde meine Chance noch kriegen. Aber weißt du, ob es stattgefunden hat? Also ich will jetzt nicht. Ja, also ich weiß, dass es am Samstag stattgefunden hat. Ich glaube, es war einmal am Samstag und einmal am Sonntag ein Konzert. Und ich glaube, vom Samstag habe ich ein Foto gesehen und es war irgendwie, ja, es wird bestimmt super cool gewesen sein. Aber ich werde meine Chance noch kriegen. Ja, du. Die Düsseldorf, Düsseldorf, wir kommen noch zusammen. Ich hoffe auch, nicht die mehr jung, folgende aber Band vielleicht mal sehen zu können. Eine neue Entdeckung, aber ich finde recht vielversprechend aus Australien. Ich finde ja in letzter Zeit haben so viele gute Acts aus Australien in der Sendung. Also eine unglaublich lebendige Szene. In dem Fall sind es die Stroppies. San Francisco sind ja auch aus Australien. Die Stroppies kommen aus Melbourne. Und haben sich jetzt schon öfter Vergleiche eingehandelt mit dem Flying Nun Sound, habe ich so gelesen, also mit Bands wie den Bats und Go-Betweens habe ich auch schon gelesen als Vergleich, das nie, kannst du ja sehr gut beurteilen. War nie auf Flying Nun. Nee, aber ein weiterer Vergleich, ne? Aber immer in Australien, ne? So, das ist doch richtig, hoffe ich. Ja, wenigstens das. Riesenkontinent. Das ist eigentlich auch so cool, ne? Riesenkontinent, ganz viel Wüste mittendrin. Europäer. Ja. Wenn die mal so sagen würden, europäische Musik. Oh, europäische Band. Wir sind so europäische Band. Ja, wir sind halt nur mal an dieses Konzept von richtig. Nationalstein. Das ist auch so. Ich sag's ja auch. Ich muss bei dem Sound der Stroppies natürlich auch ganz stark an eine der von uns am meisten querverwiesenen Bands, Velvet Underground, denken, die man da gut raushören kann. Aber ich denke, das könnte man auch sicherlich zu den meisten Flying Nun Bands irgendwie andichten. Wir hören jetzt die Stroppies mit einem Track, ich glaube vom Album aus dem letzten Jahr, Whoosh hieß die LP und der Track heißt Nothing at All. Mensch, Klaus. Sind wir mitten im Plaudern hier? Ja, aber weil das eben auch diesen so einen hypnotischen Groove hat. Ja. Wo man denkt, oh yeah, ich reite die Welle. Und dann auf einmal, whoop. Ist die Welle weg? Hatte ich verschluckt. Das waren die Stroppies, ja. Wir haben gerade noch darüber gefachsimpelt, dass es auch ein bisschen was uns ein bisschen an die Phillies erinnert. Mhm. Eine Band, die nicht aus Australien stammt. Das ist sehr, sehr richtig. Ja. Es gibt auch Bands, die nicht aus Australien kommen. Eine gewissermaßen die eine der unaustralischsten Bands aller Zeiten. Ich habe einfach mal mir ein Superlativ für dich ausgedacht. Danke. Du bist ja ein Freund von Superlativen und relativierten Superlativen. Das stimmt. Das ist so leicht, relativierender Superlativ. So leicht wollen wir es uns nicht machen. Als nächstes werde ich eine Band spielen, die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit es in die Top 50 meiner Lieblingsjahresbestalben schafft. Also wenn jetzt bitte jemand lachen würde, wenigstens einer da draußen. Oder nur ein bisschen schmunzeln. Ja, gut. Nee, das Coole ist ja, dass ich halt, das habe ich letztens, glaube ich, mit meiner Freundin festgestellt, dass ich relativ autark von anderen... Das kann Kai wirklich erstaunlich gut. Ich finde es beneidenswert. Ja. Ja. Ja, Kai kann in einem Raum voller Menschen einen Witz erzählen und das einzige Lachen, das kann er ganz problemlos. So viel Spaß muss sein. Ja, ich wette, der kann sogar in einem riesigen Raum ohne Leute. Ich kann auch in sehr, sehr kleinen Räumen ohne Leute laut lachen. Wahrscheinlich sogar im Keller, das kann er alles. Im Keller, das ist das Einzige, wo ich nicht zum Lachen hingehe. Aber es ist lustig, weil ich habe Stück namens... Ah ne, da muss man natürlich die Station-ID noch spielen. Weil deins hieß doch auch Nothing at All, oder? Man kann auch einfach mal ein Lied ohne Station-ID spielen. Man kann auch die Station-ID danach spielen. Stimmt, Kai. Machen wir das. Löst dich von den festen. Jetzt passt es natürlich gut, weil dein Song hieß doch auch irgendwie Nothing at All, oder? Nothing at All. Ja, und wie es der Zufall so will, habe ich einen Song dabei, der ganz genauso heißt. Ha, verrückt. Auch vom gleichen Künstler stammt. Nein, von... netterweise von einem anderen Künstler, von Emma Cooper. Die mögen wir auch. Ja. Sehr. Sehr. Und die hat auch, was sie natürlich noch liebenswerter macht, jetzt schon einen Vorab-Track von ihrem, ich glaube erst im September erscheinenden, sogar erst Ende September erscheinenden, nee, Ende August erscheinenden Album. Nee, Ende September. Egal. Ende im August Herbst, oder Ende im Herbst. Im Herbst erscheinenden Album. auf Fika Records, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber Nothing at All ist auf jeden Fall die Vorab-Single und die macht sehr große Lust auf mehr. Geht um die 5 Minuten, fällt nicht auf, denn Emma Cooper singt wie immer echt toll, hat auch wieder einen schönen Groove drin, also ist nicht ganz so folkig wie ruhigere Sachen aus der Vergangenheit, also die sie solo rausgebracht hat, nicht ganz so krachig wie Standard Fair, wo sie früher war, Gott hab sie selig, also eigentlich so ziemlich genau das, was wir, oder sowas ähnliches, was wir auch letztens schon von ihr gehört haben. Aber ich freue mich schon wirklich wahnsinnig auf das neue Album. Ich bin gespannt. Und hier hören wir einfach mal rein in Nothing at All. I can't Dan. And I'm Emma. I'm Andy. We're Stand Up Fair. And you're listening to 45 Minutes on Radio Blau. Still, I never knew that he was sad. Da haben wir ganz schön rumgejazzt am Ende. Dafür das ganz schön zuckersüßester Bubblegum Bob Pop. Auf jeden Fall. Kirsty MacColl hat man, glaube ich, auch vor 2-3 Sendungen schon mal mit einem anderen Track, wo ich finde, sie hat, wenn man ein paar Tracks von ihr hört, dann erkennt man ihren Stil auch raus. Also sie ist definitiv auch aufgewachsen mit 60s Girlgroup Pop und anderen Sachen, wo eben der zuckersüße Pop seine Hochzeit hatte. Hat es da aber wohl nie ganz leicht gehabt, weil ihr Vater war einer der populärsten und wichtigsten britischen Folkies, der also wirklich die ernsthafte britische Folkmusik hochgehalten hat. Für den war alles andere außer Folk und Jazz Musik des Teufels, widerlicher, wertloser Pop. Aber genau den hat sie eigentlich am meisten geliebt und hat den dann auch gemacht. Ich glaube, er hat das dann schon auch akzeptieren können. Ich habe vor kurzem eine Doku über Kirsty MacColl gesehen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Hochinteressant, glaube ich, gibt es irgendwie auf YouTube, irgendwie eine BBC-Doku oder so. Eine gute Stunde lang. Hochinteressant. Er hatte stets den allerhöchsten Respekt von allen Musikern ihrer Zeit. Das war eine Single, die sie auf Stiff Records rausgebracht hat. Natürlich auch ein super cooles Label. Für mich eines der besten Ende der 70er, Anfang der 80er in England. Auch Elvis Costello war ein ganz großer Fan von ihr. Die haben, glaube ich, auch Sachen zusammen gemacht. Was man in der Doku zum Beispiel auch erfährt, ist, dass sie nicht unwesentlich daran beteiligt war, bei der Songreihenfolge für Joshua Tree von U2 festzulegen, was ich ganz witzig fand. Was aber auch damit zu tun hat, dass sie mit Steve Lillywhite zusammen war, der ein wichtiger Produzent in den 80ern war, der eigentlich auch diese Single, die wir eben gehört haben, produziert hat. Und der für so viele Bands in den 80er Jahren so den ganz typischen, diesen halligen, weiten Sound geprägt hat. Also er hat auch die Simple Minds produziert und Ecstasy und er noch einen Haufen andere coole Bands und fand ich eine ganz witzige Simple Detail. Simple Minds eine coole Band? Simple Minds haben durchaus, ja, doch. Also ja, ich habe da auch eine Weile gebraucht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Simple Minds Fan bin, aber es gibt schon Tracks, wo ich den Sound von Simple Minds sehr mag, durchaus. Ich kann man gar nicht, man kann dich wirklich nicht aufs Glatteis führen, Klaus. Sehr schwer zumindest, ne? Ach komm. Maximal das mit relativierten Superlativen. So, komm, wir hatten auch Phasen, wo wir die Doors ablehnen wollten und inzwischen haben wir eingesehen. Na, du schon viel eher wahrscheinlich. Also Doors und Simple Minds zu vergleichen, da hast du dich jetzt selbst aufs Glatteis gegeben. Habe ich übrigens auch eine tolle Doku gesehen. Ja, nein. Also die Doors sind da schon mal, das ist schon nochmal eine andere Liga, das will ich gar nicht bestreiten. Naja. Über die Simple Minds oder über die Doors hast du eine coole Doku gesehen? Tatsächlich dann auch über die Doors, ja. Vielleicht gibt es auch eine ganz tolle über die Simple Minds. Ich weiß nicht, ob es da genug hergeben. Aber ich habe eine sehr, sehr gute Doku gesehen über die erste Platte der Doors, wo so die Doors selber auch ganz viel über die Entstehung reden. Habe ich auch gesehen, ja. Super interessant, hast du auch gesehen. War sehr gut. Ist wirklich gut, oder? Ja. Also war überraschend gut. So außen die Verpackung sah so ein bisschen aus wie billig produziert, aber war es gar nicht. Also auch was die Doors über die Platte gesagt haben und wie die entstanden ist, toll. Aber wir haben jetzt gar nichts von den Doors dabei, sondern du hast jetzt irgendwas anderes wahrscheinlich am Start. Plus Jim Morrison ist irgendwie viel zu selten zu Wort gekommen, ne? Ja. In der, Doku. Okay. Es ist ja. Aber das nur am Rande. Es ist auch mal gut, finde ich. Ja. Hat sich ja sonst immer in den Vordergrund gedrängt. Vor allen Dingen auf der Bühne. ich bin ja immer dafür zuständig, so ein bisschen die. Zu brechen. Wenn die gute Laune dann überhand nimmt und wenn es mir zu viel Party wird, dann bin ich derjenige, der mal so ein bisschen. So kennen wir sagt, hier, kommt. Immer ruhig mit die jungen Pferde. Ja, und dann kommt wieder knisternde Stimmung auf. Wir machen erstmal ein bisschen Lagerfeuer. Wir machen mal das Lagerfeuer an. Heute mal wieder mit Kevin Morby. Und ganz interessant, der hat ein Stück gecovert, was aus der Feder von Gillian Welch stammt. Mhm. Wer sie nicht kennt, wird unter Alternative Country gelistet, die sozusagen den Bluegrass oder den Bluegrass, eine Amerikanerin, wieder etwas bekannter gemacht hat. Echt? Ich hatte sie jetzt gar nicht so bei Bluegrass auf dem Zettel. Okay. Doch, wird gesagt. Ich kenne sie auch jetzt nicht in- und auswendig. Sie hat auch sehr viele nicht bluegrassige Sachen gemacht. Ja, natürlich. Aber man muss sagen, dass diese, also sie spielt vor allem mit David Rawlings zusammen, der auch bei diesem Stück hier mit dabei ist, also zumindest in der Version von Gillian Welch. Und ich muss sagen, Ich glaube, in der Version, also ist, sie hat eine tolle Stimme, ist ein tolles Stück, aber mir ist dieses, mir sind diese drei oder vier Gitarren-Soli, die dazwischen von David Rawlings kommen, einfach zu viel. Und Kevin Morby hat sozusagen die Essenz, einfach weggelassen. Die Essenz dieses tollen Songs rausgezogen, die einfach weggelassen, vielleicht auch, weil das, weiß ich nicht, naja. Ich kann das nicht. Doch, hätte er schon hingekriegt. Ah, nee. Er kann das nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es so gut gekonnt hat wie David Rawlings. Ich glaube, Kevin Morby hat selbst mal gesagt, dass er jetzt nicht der Wahnsinnsgitarrist ist. Er hat ja seinen Leadgitarristen. Da haben wir es doch. Aber ich finde wirklich die Version von Kevin Morby besser. Auch auf die Gefallen, mich jetzt extrem aus dem Fenster zu lehnen, ist mir völlig egal. Das ist gerade die ganze Bluegrass-Gemeinde. Er hat uns diesen schönen Song. Also in seiner Version heißt er einfach nur Miss Ohio. Look at Miss Ohio heißt er im Original. Stimmt, und, im Titel heißt er Original ein bisschen anders. Ich habe nämlich auch, war gleich neugierig, wollte wissen, von wem ist der? Und er stammt übrigens von einem tollen Projekt, nämlich Aquarium Trunkard, die in Los Angeles sich auf, also ihre Basis in Los Angeles haben und es ist so ein Block, wo die aber auch jede Menge Sessions machen mit tollen, tollen Künstlern und sich so über Spenden finanzieren. Wirklich eine coole Seite, schaut mal rein, Aquarium Drunkard. Und es gibt bereits zwei Kevin Morby Sessions, das ist jetzt die von 2018 und ich glaube auf der, hier hat er auch noch Tons and Sand Cover sind mit dabei. Aber eben auch dieses schöne Gillian Welsh Cover Miss Ohio, ohne die Gitarren-Soli, wohlgemerkt. Und hier kommt er für euch, Kevin Morby. And Miss Ohio running around with the ragtop dad says I wanna do rag and now red hair. Gonna drive to Atlanta, live out this fantasy of running around with the ragtop dad says I wanna. Your arm around his shoulder, poor regimental soldier. Mama starts pushing that wedding gown. Says I wanna do right tonight, right now. And I know. Kevin Morby mit seiner Variante von Look at Miss Ohio, bei ihm heißt Miss Ohio, von der wunderbaren Aquarium Trunkard Session 2018. Ja, hat definitiv seinen Charme mit diesem Lo-Fi-Ding. Ja, das zieht dann doch irgendwie rein. Charme. Ich finde, das ist was ich so in letzter Zeit mit Kevin Morby so verbinde, dass es sie beim ersten Hören immer denke, okay. Boah. Echt? Ja, das aber dann gleich gekriegt. Ja, du bist da anders. Du bist ja immer so. Ich bin Du bist eben der LP-Guy, ich bin der Single-Guy und denke, okay, wo ist der Hook? Aber dann, ich meine, klar, der Refrain ist schon catchy und oh mio mio und so. Hm. Nee, aber jetzt, ich habe es jetzt das zweite oder dritte Mal jetzt gehört, den Track, und fällt mir von Mal zu Mal besser. Nichtsdestotrotz kann ich hier diese Lagerfeuer-Atmosphäre, das kann ich nicht länger hinnehmen. Da wird jetzt einfach, ich schicke da jetzt... Du bist so in Partylaune, ja? Nö, ich schicke da jetzt eine Horde zorniger, emanzipatorischer Punkrock-Mädels drüber. Sehr gut. Ein Projekt namens Billy Nomades aus Leicester. Kommen die, glaube ich, genau. Wie spricht man das aus? Leicestershire. Leicestershire. Genau. Da kommen die her. Werden hier und da wurde der Sound auch schon ein bisschen mit den Sleaford Mods verglichen. Finde, so ein bisschen hat's was, so, weil es auch im Grunde nur Bass und Schlagzeug gibt, keine Gitarre. Auch so der Gesang hat so sprechgesangsartigen Charakter. Es ist ein echter Powertrack, heißt No. Eine sehr schöne Zeile aus dem Track geht: No is the greatest resistance, no is gonna start a war. Also es hat schon richtige Power, die Kraft des Wortes Nein. Also wirklich eine tolle emanzipatorische Hymne, sehr, sehr kraftvoll. Viel gibt's von Billy Nomades bis jetzt noch nicht, aber das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das ist ein ganz, ganz starker sozusagen erster Auftritt hier auf der internationalen Bühne. Hier kommt die Billy Nomades mit No. No is the greatest resistance, no to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power, any time, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off, I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. No. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. No. No, when they don't hear the answer. Be nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them, you have my word. Everybody twist for me. Oh, come on, look back your knees for me. Bend your back up, please, baby. Billy Nomades, No. Mir ist so ein bisschen aufgefallen tatsächlich beim Hören, dass es von der Struktur, vom Aufbau auch ein bisschen was von J. Scott Heron's The Revolution Will Not Be Televised hat. Sicherlich vielleicht auch Inspirationsquelle. Starker Track, wo ich durchaus empfehle, den nochmal nachzuhören. Ich finde, er hat einen wirklich unglaublich kraftvolle, sehr, sehr gute Message. Nein. Einfach mal Nein sagen. Sehr gut. Oh, was sehen meine Augen? Wenn du jetzt natürlich nicht auf meine Lagerstimme, also dieses Angebot des Lagerfeuers annimmst, dann lass ich es mir natürlich nicht nehmen, ein weiteres Stück von diesem schönen Album zu spielen. Ich weiß, dass du einen anderen Track spielen wolltest und auch noch spielen wirst, vermutlich. Ja, ich weiß auch, welchen Track du spielst. Habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Du bist den perfekten Track. Wir sind wieder mal in Australien. Ja, guck mal an. Auf diesem riesigen Kontinent. Ich glaube, die wohnen allerdings auch in Melbourne. Mm. In dieser riesigen Stadt. Mm. Avicii. Feral heißt das Album. Avicii, die Band. Unglaubliches Album. Ich glaube, also auf jeden Fall ist definitiv jetzt schon dabei in den Jahresbest-Charts. Ja. Also da brauchen wir gar nicht groß drum herumreden. Ja, so viele gute Songs wie drauf sind. Wir haben auch schon, glaube ich, 3 oder so davon gespielt. Help Somebody, ja. Christian, Neurosurgeon. Ne, ich glaube, das ist der dritte heute. Heute kommt der dritte. Es werden noch einige kommen. Man kann das ganze Album spielen ohne Probleme. Einer, der mich ziemlich früh gekickt hat, ist Perfect Day. Mhm. Das war der erste, der mich gekriegt hat auf der Platte. Mhm. Gibt es auch ein schönes Video zu. Genau. Und der ist eigentlich auch irgendwie so exemplarisch oder der ist ein guter Querschnitt dessen, was diese Platte so ausmacht. Also der Titel könnte was anderes vermuten lassen, aber es ist so ein rabenschwarzer oder zumindest so bittersüßer Text, wo man da nicht so genau... Oh, das sind sie ja wirklich alle auf der Platte. Nicht so, ja, wenn man geht, aber bei dem ist es besonders ambivalent. Ich meine, manche sind ja wirklich eindeutig böse, andere sind eindeutig bitter, andere sind eindeutig relativ fröhlich halt so, aber dieser hier ist so, finde ich, wirkt, also erstmal denkt man so, ach cool, wenn man den Refrain hat, ja, it's a perfect day und blablabla, dann steckt man irgendwann dahinter, dass es alles sozusagen nur Make-Believe ist und Fake und aber irgendwie auch nicht so richtig, also ich habe den jetzt bestimmt schon 20 Mal gehört und so richtig schlau bin ich immer noch nicht so ganz, ob es sozusagen eher was, also sie hat auch immer so einen Hoffnungsschimmer drin, also nicht nur über den Sound, sondern auch textlich, also das Ganze könnte auch noch gut ausgehen, so ähnlich wie bei England und dem Fußball. Chin up. Chin up, Romy. Ist definitiv, also die Laune macht der Sound, bringt der Sound hoch, textlich, wie gesagt, müssen wir noch mal ein bisschen üben, aber du kannst sogar jetzt in deine Sachen reinhören, ich habe es von CD dabei. Ja. RBG mit Perfect Day. A perfect day. somebody at the edge of the hole, you know they're crying aloud. I don't like this song, but if you like it, then so do I. I'd like just about anything that you would want to like. Let me paint you a picture. Wahnsinn, Wahnsinn, dieser Sound. Oh. Also tatsächlich, wir haben uns ja vorher schon jede Menge Vorschusslorbeeren und Begeisterung darüber ausgeschüttet. Aber es ist auch, es gibt mir auch immer wieder so, wenn ich die Platte höre, erstklassige Produktion, absolut einzigartige Sängerin, wirklich tolle Texte, die irgendwie tatsächlich so, ja, so von allem was haben, so, ne? Verletzlichkeit, Wut, Schmerz, Humor, ziemlich Rabenschwarzen sogar. Und oh. Ein bisschen Hoffnung ist ja auch mit ja, dabei. Ja, ja, absolut. Nicht, ne? Ja, ja, ja. Also, bringt der Song eigentlich ganz gut auf den Punkt halt so, ja. Und alles, was sozusagen, hatten wir auch schon erwähnt, alles, was an Düsternis in den Texten da ist, das wird auf jeden Fall durch das Licht in den Gitarrenlinien wettgemacht. Da lässt sie nicht ran, nichts rankommen, die Romy Vega. Und ja, ich hoffe, dass wir sie auch mal irgendwann in der Zukunft live sehen dürfen, weil das wird sicher richtig gut. Ja, und inzwischen freuen wir uns über diese Platte. Ja, diese schöne Platte namens Spheral auf Fire Records erschienen. Ja, ich glaube, ich... Musst du jetzt das Lagerfeuer wieder anzünden? Nein, oder? Nein. Du bist doch nicht so in Lagerfeuerstimmung, oder? Also so ist ein bisschen Speed. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kommt nochmal so ein Ding. Hm. Und tatsächlich setze ich die Australien-Festspiele noch ein bisschen weiter fort. Zumindest ist die Sängerin der Band, die Band kommt eigentlich aus Los Angeles, die Sängerin kommt aber ursprünglich aus Australien, heißt Brody Dell, also so heißt die Sängerin. Die Band nennen sich The Distillers, bin ich zufällig eigentlich erst drauf gekommen. Also für Leute, die Punkrock der späten 90er, frühen 2000er mögen, amerikanischen, ist das trage ich jetzt Eulen nach Athen. Ich hatte die aber noch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, die erste Platte haben die auf Epitaph Records rausgebracht. Ja, ganz renommiertes kalifornisches Punkrock-Label. Das Stück jetzt kommt von der dritten und letzten LP der Band aus dem Jahr 2003. Coral Fang. Hier ist die Platte auf Sire Records rausgekommen. Das Label, auf dem wir damals auch die Ramones veröffentlicht haben. Und ja, ein Track, der mich gleich beim ersten Mal gekriegt hat, Brody Dell, eine Sängerin, die manche mit Courtney Love vergleichen vom Sound. Ich höre da auch durchaus Ähnlichkeiten. Ich musste witzigerweise auch bei ihrer Art zu singen ganz stark an Kurt Cobain denken. Also für mich hat der Track ganz viel auch von der Energie, die für mich Nirvana in den besten Momenten hatte. Klingt trotzdem nicht nach Nirvana, das hat schon auch noch mehr Punkrock drin, sehr melodischer, poppiger Punkrock, aber ist, für mich glänzt der Track vor allen Dingen auch durch den extrem starken Gesang The Distillers mit dem Titel Hall of Mirrors. Anschneiden bitte. Yeah! Huiuiui. Das hat Spaß gemacht. Richtig schön das Gaspedal bis auf den Boden durchgedrückt und ich habe jetzt nochmal gebettelt und ganz freundlich gefragt, geil, darf ich noch ein? Und ja, ich konnte ihn überreden, obwohl er nicht so ein Freund ist, wenn es die ganze Zeit ballert, aber ich lasse jetzt nochmal einen einmal ballern. Auf der Autobahn. Einmal richtig, jetzt nochmal schnell, genau, ja, ja. Noch kurz ein kleiner Speed, vor der letzten Abfahrt. Junkie, jetzt gibt es nochmal eine britische Punkrock-Band, die ich vor ein, zwei Monaten entdeckt habe und deren ersten Track ich extrem frisch finde. Die haben da einfach so einen Monster-Gitarrenriff hingelegt, was so... Ja, einfach die so diese Power hat, die ich gespürt habe, als ich das erste Mal die Hives gehört habe oder so. So ein einfach ein fettes Gitarrenbrett. Viel mehr ist er gar nicht, aber es hat einfach eine gute Energie. Die Hives vielleicht mit einer Spur Arctic Monkeys und einer kleinen Prise The Streets drin, dann hat man vielleicht den Sound von Bilk. Die hören wir jetzt mit dem Titel CM2. Geht auch noch einer, komm. Klaus, du bist heute so unangenehm gut gelaunt, dass ich bin ja der. Hast du nicht manchmal so ein bisschen Pogo tanzen, ein bisschen rumhüpfen? Ach klar, und coole, so. Ja. Mich ärgert es einfach nur, dass ich sozusagen jetzt meine ganzen schnellen, fröhlichen Sachen nicht mehr spielen kann, weil es einfach sonst zu. Also, wenn man so gute Laune da ist, dann weiß man gar nicht mehr, wie schlechte Laune geht. Das kann es nur auch nicht sein. Also ich bin jetzt wieder derjenige, notgedrungen der Partypooper. Das ist auch eine coole, das ist eigentlich echt eine nervige Rolle. Der eigentlich immer, ey, ich habe echt coole, schnelle, fröhliche Sachen. Und dann aber, oh, ey, ich kann das fröhliche Zeug nicht mehr hören. Jetzt muss einfach mal Bascha Budat her und uns ein schönes, herzerwärmendes, melancholisches, ruhiges Lied spielen. Denn zu viel des Guten ist einfach zu viel des Guten. Und deswegen kommt hier mit Fables von ihrem schönen neuen Album Are You In Love? Eine, na, rhetorische Frage, weiß ich nicht. Sie hat selbst gesagt, dass es sehr viel um Mitgefühl geht. Aber diese Frage kann man natürlich auch so ein bisschen ironisch, zynisch verstehen. Oder einfach nur ehrlich, ne? Wie ich Bascha kenne, es ist ehrlich. Ehrlich, ja? Nee, ist eine ehrliche Haut. Kann ja, man nicht anders sagen, ne? Und am ehrlichsten, wenn man diese unangenehme Kategorie nehmen will, authentisch, am authentischsten ist sie geradezu an der Ukulele. Keine Ahnung, ob das eine Ukulele, eine Auto-Hub oder eine einfach nur... Auto-Hub spielt sehr, sehr cool gerne. Cool abgemischte. Ich habe extra nachgeguckt, okay. Habe ich jetzt... ja. Also achten wir alle mal drauf, wir sind gerne für Expertenmeinung also wieder empfänglich. Ich glaube, dass es einfach nur eine ganz normale Gitarre mit einem coolen Effekt drauf ist. Ich habe ein bisschen gerätselt, ob es die Auto-Hub ist. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist es ein cooles Lied. Lass uns doch erstmal rätseln. Ist auf jeden Fall ein cooles Lied. Also Auto-Hub steht hier als letztes bei der Bascha. Lass uns noch mal hören, ich will es erraten. Als letztes bei den Instrumenten und Harfe ist hinten auch noch dran. Also es könnte auch eine abgefahren, abgemischte Harfe sein. Ich glaube, es ist eine Gitarre. Fables heißt das Song, Are You In Love heißt die Platte und Bascha Budat, die Künstlerin. Hier kommt sie, ich hab sie dabei. Okay. Und genau. So, du hast ja auch nochmal bestätigt, das klingt schon schwer nach Auto-Harp. Ich habe auch schon, also Harfe klingt wirklich anders und Ukulele definitiv auch. Also einigen wir uns auf Auto-Harp, oder, Klaus? Sind wir am dichtesten dran, ja. Klaus hat noch die, Klaus hat noch die wunderbaren Worte, das muss ich natürlich jetzt nochmal zitieren, er hat also in einem anderen Zusammenhang, aber ich reiße ja gerne Sätze aus dem Zusammenhang, gesagt, dass er nicht an die, also dass er an die Gitarre am wenigsten glaubt. Das muss ich hier mir natürlich irgendwo einsetzen. Ich glaube nicht. Nach diesen zwei Punk-Songs, dieser Spruch, am wenigsten glaube ich an die Gitarre, den muss ich mir eigentlich mal, den ist eigentlich ein guter T-Shirt-Spruch. Das ist ja was fürs T-Shirt, finde ich auch. Ja, ist ein guter T-Shirt-Spruch und ich hatte schon erwähnt, dass ich mit Freuden hier der Party-Puper bin und einfach ein paar... Ja, ich pupe da gerne noch ein bisschen mit. Gemütliche... Wenn ich noch zum Pupen komme. Du kommst definitiv noch zum Pupen am Lagerfeuer. Die absolut eigentlich der Inbegriff von Lagerfeuerbands sind die Raider Brothers. Die können auch rocken, aber sie haben auch liebevoll in der Garage geschriebene Songs mit schönen Pedal-Steel zum Teil, Lap-Steel ebenfalls, alles wo Stahl mit drin ist und auch einfach schön psychedelische Gitarren. Bei diesem Song geht's leicht düster zu, aber auch durchaus besinnlich. Morning Song heißt er. Vielleicht kennt ihr das, dass man dann morgens dann froh ist, die bösen Geister losgeworden zu sein und vielleicht sogar an einem sonnigen Morgen aufwacht. Hier geht's um die gelegentlich düsteren Nächte, aber alles andere als düster vorgetragen. Morning Song von den Raider Brothers, die hin und wieder, also am Anfang wurden sie mit Raider Bros mit S hinten geschrieben, Brothers. Hier in dem Fall ausgeschrieben auf Chemical Underground, damals rausgekommen hier. 2002 kam das Album raus, And the Surrounding Mountains. Und hier kommt das letzte Stück, der Morning Song. Genau. True. Raider Brothers. Super schön. Hatte ich tatsächlich, haha, noch gar nicht auf dem Radar. Die Jungs Raider Brothers. Von sollte ist man das? Aber. Von 2002 ist das zweite Album. Toll. Und insgesamt haben sie, glaube ich, 5 oder 6. Also die haben richtig auf jeden stark. Fall 2 Platten auf Chemical Underground rausgebracht. Da wo Arab Strap und Mogwai sind. Und wir sind auch schon so gut wie fertig. Ja. Bert wartet schon begierig darauf, euch zu unterhalten aus seinem wunderschönen Zuhause. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle, also ich mich jetzt schon mal. Ciao, bis in 2 Wochen. Ja, genau. Ich freue mich schon. Hoffentlich fühlen die sich nicht wieder so lang an wie die letzten 2 Wochen. Aber ich freue mich jetzt schon auf in 2 Wochen. Und hier kommen sie jetzt. Sehr gut. Endlich mal wieder dabei. Immer noch ein heißer Kandidat. Doch noch ein, in die Album des Jahres-Kategorie zu kommen. Ende des Jahres. Die Strokes mit ihrem neuen Album. Und zwar mit dem Titel Selfless.